Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Dresden, 28. Oktober 1794. Hier erhältst du den Schlegelschen Aufsatz, von dem ich im letzten Briefe geschrieben habe. Kannst du ihn nicht für die Thalia brauchen, so gib ihn Humboldt. Auf alle Fälle wünscht Schlegel, dass du ihn Humboldt zeigen möchtest. An Letzteren schreib ich nächstens, grüße ihn von mir. K.